In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Frohes neues Jahr. Ich gehe hier gerade an so neuartigen Käfchen vorbei. Und sie nennen es wohl Wohnungen oder wie nennt man das? Lofts nennt man das nicht. Das wäre ja unterm Dach. Also irgendwie neuartige Wohnungen, von denen ich ein winzig wenig das Gefühl habe, man muss dafür mehr Miete zahlen, als wir zahlen. Also das ist in so einer Art Neubaugebiet in Düsseldorf-Gerresheim und sie haben halt auch diese eckigen Vorgärten, die irgendwie halt auch nur durch so eine Trennwand ernsthaft getrennt sind voneinander. Und die Kita hat noch Licht an. Wie lange ist denn die Kita hier auf? Weiß man alle nicht. Ich komme gerade aus der Laube, aus der Dacia. Ich wollte ja unsere Laube Dacia nennen, dann soll ich das auch mal korrekterweise tun. Und habe die ersten Gartenarbeiten sozusagen bewältigt. Nicht nur sozusagen, sondern ich glaube, ich habe auch wirklich vorher noch keine Gartenarbeit dort verrichtet. Und kann sagen, das macht durchaus Spaß. Und man erschrickt doch, wenn hinter einem plötzlich ein Fahrradfahrer auftaucht. Aber gut. Also wir haben eine Dacia, eine Gartenlaube in Düsseldorf-Flingern. Sagen nicht genauer, wo es ist. Vielleicht kommt dann keiner drauf, wo es genau ist. Also man muss eigentlich nur... Also man kann aus der Gartenlaube heraus Fotos schießen und sofort weiß, müsste man wissen, wo das genau ist. Denn direkt vor unserer Gartenlaube ist ein Wegweiser. Und was da drauf steht, ist ziemlich verräterisch. Ja, ich weiß aber nicht, ob das schlimm ist, dass irgendwer weiß, wo unsere Dacia ist, aber... Wir wollen es mal nicht herausfordern. Also, heute hatte ich mir vorgenommen, ich hatte gestern schon, bin ich losgetigert mit der Prinzessin und habe Gartengeräte gekauft. Zum allerersten Mal, glaube ich, in meinem Leben habe ich Gartengeräte gekauft. Es wird so betont. Und glaube ich wirklich. Also, speziell Gartengeräte habe ich. Ja, vielleicht habe ich mal so ein Schäufelchen mal gekauft für den Balkon. Da habe ich bestimmt schon was gekauft. Aber so schweres Gerät wie ein Spaten und eine Harke. Sehr schweres Gerät. Und ein Grubber. Habe ich vorher noch nicht gekauft. Ich kannte auch das Wort Grubber vorher nicht. Das ist ein Gartengerät, das offensichtlich seinen Namen aus dem Englischen hat. Grub heißt irgendwie Graben. Und das ist dieser merkwürdige Dreizack, wo also diese halt drei Haken, ein kleiner Haken ist vorne und zwei andere sind auf gleicher Position etwas dahinter. Und damit kann man eigentlich ja so leicht so ein Beet durchfurchen. Also ich habe so eine Kombination aus Garten und aus Hark und Gruber gekauft. Man kann das eine abschrauben und das andere draufschrauben. Den schon erwähnten Spaten und eine Heugabel oder so eine Forke halt. Das ist also das einzige Gerät ist, wo ich dann dachte, naja, vielleicht brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, wenn ich das fix verwende, kann ich gleich sagen, ja, da habe ich es gebraucht. Das war total sinnvoll. Und im Grunde brauche ich das auch bald. Also heute war dann auch mit den Gartengeräten das erste Arbeiten angesagt. Und zwar lagen im ersten Bereich, also wir haben einen Eingang, der ist links gelegen, da führt ein Weg zum Haus. Und zur rechten ist erstmal ein kleines Bees gewesen. Das war auch durch eine Trennwand ein bisschen abgegrenzt. Und das habe ich heute umgepflügt. Da war schon Moos und Gras drauf. Und ich dachte, das ist so eine Gartenarbeit, die kann man eigentlich im Januar auch noch verrichten. Also in der Hoffnung, dass das Zeugs sich nicht regenerieren kann und einfach kaputt geht jetzt über vielleicht die Frostzeit, habe ich das erstmal umgegraben. Und och, ich denke mir, wenn es nicht klappt, dann grabe ich es nochmal um. Und ich grabe so lange um, bis ich es umgegraben habe. Und da bin ich mit meiner normalen Garteneinstellung auch rangegangen, so nach dem Motto, ja, ich weiß nicht, ob ich heute fertig werde, aber irgendwann dachte ich von wegen, nein, das ist die Garteneinstellung bei meinen Eltern. Da guckt man immer, dass man ganz schnell fertig ist, damit man da reingehen kann. Und jetzt arbeiten wir aber ohne Druck und im Grunde für uns selber und lassen uns das mal nicht von dem inneren Schweinehund leiten. Und dann war eigentlich das Umgraben irgendwann auch getan. Also ich dachte erst, na, hol dir mal ein Bierchen, weil wir haben auch Bierchen in der Laube. Wir waren ja vorher in einer anderen Laube und da habe ich bemerkt, dass ich dort noch Bier hinterlassen habe, wodurch ich gerade in der Lage bin, in der Laube, in unserer eigenen Laube auch Bier zu trinken, weil ich wäre glaube ich nicht auf die Idee gekommen, da schon Bier hinzuschleppen. Aber so sind wir in der komfortablen Situation, uns schon betrinken zu können in der Laube, denn Alkoholiker habe ich da auch noch, also stärkeres Zeug habe ich da auch schon wieder, was ich irgendwie glaube, zum Versuch meinen Geburtstag zu feiern in die andere Laube, wo wir kurzfristig gewesen sind, gebracht habe. Und das habe ich jetzt umverfachtelt letztens, aber das war jetzt nicht so Gartenarbeit, also Gartenmöbel von A nach B bringen ist jetzt noch nicht so Gartenarbeit, würde ich jetzt sagen. Gerade bin ich durch. Ja, ich habe da umgegraben und ja, auf gleicher Höhe dieses Beetes, noch weiter rechts, hinter dem Sichtschutz, da war so eine Rasenfläche mit irgendwie Steinen drin. Und das habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden und dachte, das ist ja blöd, wenn da irgendwie nur einzelne Steine da rumliegen, dann kann ich sie ja vielleicht ausbuddeln und sie neben das Haus packen und da irgendwie so eine Grillstelle machen, so eine kleine Terrasse, die auch noch geschützt ist vor den Gesprächen des Nachbarn. Aber irgendwie sind die Königin und ich dann darauf gekommen, dass das wohl eine Terrasse ist, die halt komplett richtig krass überwuchert gewesen ist. Darauf haben wir getippt. Und das hat sich heute auch absolut bewahrheitet. Unter dem Gras und Moos, und da war wirklich schon eine Grasschicht, eine Moosschicht hätte ich verstanden, aber eine Grasschicht, das heißt schon, es ist schon ein bisschen länger in der Überwucherung. Und das war die zweite Gartenarbeit, die ich heute dann erledigt habe. Das stimmt gar nicht, die zweite Gartenarbeit war das Regenrohr von Laub zu befreien, sodass es vernünftig durchfließen kann. Wir haben da irgendwie so zwei Mülltonnen eingegraben stehen, in das das Wasser aus der Regenrinne reinfließt. Das sind so Sachen, wo man denkt, eigentlich sieht das ziemlich hässlich aus. Es hat eine gewisse Funktion, aber es sieht doch ein bisschen blöd aus. Aber es funktioniert, und warum abbauen, wenn es denn schon mal funktioniert? Also da gibt es irgendwie, die haben eine Konstruktion aus zwei Mülltonnen, haben sie halt irgendwie so ein Wasserauffangbecken gebaut. Da das eine einigermaßen voll ist, geht es in das andere rüber. Und dann hat man da so, kann man so bis zu 100 Liter Wasser, glaube ich, dann da sammeln. Jetzt gerade habe ich schon wieder sehr viel Wasser da rausgeholt, um die Terrasse da abzuspülen. Weil ich irgendwie so denke, die Fässer werden sich schon wieder einigermaßen anfüllen. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht ärgere ich mich auch im Sommer, dass sehr viel Wasser da fehlt. Oder im April. Weiß nicht. Wir wollten, also ich wollte noch den Rasen vertikutieren und dann wäre es ja, glaube ich, ganz gut, den auch einigermaßen zu sprengen. Und da wäre es ja ganz gut, wenn man das Wasser nehmen könnte, was man schon hat, und nicht das Leitungswasser zu nehmen. Das ist ja dann verhältnismäßig teuer. Aber da wir keine Grundwasserpumpe haben, wird der Rasen es relativ schwer haben. Also man kann ihn bestimmt vertikutieren, aber ich glaube, wenn es nochmal so heiß wird, dann verbrennt er halt. Ich glaube, es ist keine sonderlich gute Idee, den mit Leitungswasser will ich am Leben zu halten. Das wird doch eine relativ teure Angelegenheit. Ja, also hieß es eben auch nochmal da mit dem Grubber. Das ist ein schönes Wort. Hieß es früher Dreizack? Nein, Dreizack war das, was diese komischen Meerestiere in der Hand hatten, oder? Also bei dem Grubber hieß es, diese Moos-Gras-Schicht runterreißen, und teilweise war das halt schon so zusammenhängend und so doch wenig halthabend, dass sich das ganz gut ablösen ließ. Und ich glaube, keine Ahnung, habe ich jetzt 4 Stunden im Garten verbracht. Das waren jetzt so gewisse machbare Aufgaben. Ich hatte vorher ein bisschen Bedenken, dass das irgendwie so sehr zeitintensiv wird. Aber also das Schwierigste ist bei uns dann, glaube ich, wirklich nur das Rasenmähen, dass das dann relativ einigermaßen oft passieren muss, weil ich wollte eigentlich einen einen Rasenmäher ohne Elektro, also ein Handrasenmäher haben, weil im Grunde die Zeit habe ich. Und die Dinger kosten irgendwie 50 Euro. Und mein Vater hat, glaube ich, für 250 sich vor ein paar Jahren einen neuen gekauft, und der war nach einem halben Jahr schon wieder Schrott. Und da dachte ich, meine Güte, dafür hätte man ja 5 Male kaufen können. Der hat auch eine größere Rasenfläche, und der Motor, den der hat, ist auch einer, der selber anzieht. Man muss eigentlich nur hinterher dackeln. Aber das hat mir als junger Mann, als Junge, nicht so gestört, dass der Benziner geschoben werden musste, und man bräuchte ein bisschen Kraftaufwand. Und die Rasenfläche, die wir zu beherrschen haben, glaube ich, in der Laube, die ist auch überschaubar. Wobei die Vorbesitzer ja, glaube ich, auch über die Terrasse drüber hergemäht haben müssen, oder? War ja eine Grasfläche da drauf. Whatever. Ja. So viel zum Thema Dacia, glaube ich. Das war ein gewisser Bericht, was ich heute da gemacht habe. Das heißt, stimmt ja gar nicht. Ich habe gar nicht vergessen zu erzählen, warum ich überhaupt zu Fuß laufe. Ich habe auf dem Hinweg halt, und das war eigentlich die Idee, der Urgedanke, da hinzugehen. Ich dachte mir, habe ich am Nachmittag so ein bisschen frei, weil die Königin heute Homeoffice hat und nachmittags nicht mehr arbeiten wollte. Und da dachte ich von wegen, ja, da ist doch die Zeit passend, dass ich die Gartenbank dahin transportieren kann. Und zwar dachte ich, das wird wohl irgendwie mit meinem Kuddel gehen. Und heute war regnerisches Wetter. Da fiel man nicht unbedingt auf mit einem Kuddel und einer Bank, die man durch die Gegend schob. Obwohl es sicherlich kein alltägliches Erscheinungsbild eigentlich so ist. Das Einzige, was gewesen ist, da war eine, ja, die war, glaube ich, ein bisschen behindert oder sowas. Die randalierte irgendwie auf dem Balkon, und als ich mich sah ist sie auch mal sie noch ein bisschen ausgetillt und meinte, was ist das? Was ist das? Also tut mir ja leid, wenn man schon in so einer schwierigen Phase ist oder grundsätzlich schwierigen Situation ist, dass man dann nochmal zur Verwirrung sorgt, indem man eine Gartenbank auf einem Kuddel durch die Gegend schiebt, ohne dass das jetzt direkt verständlich wäre, was man da eigentlich so tut. Ja, Silvester ist gewesen, und unser Eins hat die Weihnachtsfeiertage ja damit verbracht, die Verwandtschaft auszuhalten und Alkohol zu trinken. Und da habe ich, glaube ich, jeden Abend so ein bisschen Alkohol getrunken. Das ist noch in überschaubarem Rahmen, aber immerhin. Also ich glaube vorher, kurz Wochen vorher, dachte ich ja von wegen, nee, gar keinen Bock auf Alkohol abends, so, alles so, nö. Und dann Weihnachten war das so, ach, Bierchen, her damit. Das war schon irgendwie so, okay. Und dann am 30. Wie war das denn? Was war das denn? Das war dann ein Montag, ne? Wahrscheinlich. Und das 31. war ein Dienstag. Keine Ahnung, warum ich am... Ich habe irgendwas geguckt, glaube ich, am 30. Also das kriege ich nicht mehr so ganz so vor die Reihe. Auf jeden Fall habe ich am 30. Schon mal Alkohol gekauft. Und da habe ich auch eine Fläschchen Whisky gekauft, weil ich irgendwie auf die Idee gekommen bin. Ein bisschen... Ich glaube, ich wollte mal... Bruder, der das hoffentlich jetzt nicht hört, Whisky kaufen und wollte überlegen, was gibt's denn da. Und ich hatte bei einem Bekannten schon mal einen Jura 18 Jahre alt getrunken und das war ganz interessant, weil er wirklich irgendwie beim ersten Schluck nach Schokolade und beim zweiten Schluck nach Zigarette geschmeckt hat. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, ohne dass ich deswegen auf die Idee kommen würde, mir eine Flasche Whisky für 120 Euro zu besorgen. Aber da gibt es auch noch andere Flaschen von Jura, die nicht so ganz so teuer sind. Ich glaube bei 30 Euro oder 20 irgendwie anfangen. 10 Jahre alte Dinger. Die auch irgendwelche Geschmacksnoten haben. Hatte ich mich für interessiert und dann mich für Whisky ein wenig interessiert und dann kam ich auch im Getränkegroßhändler bei uns um die Ecke vorbei, oder bin da hingegangen, besser gesagt, und habe mir kein Jura gekauft, sondern für Geschmackstestereien wesentlich besser geeignete 0, irgendwas, 0,02 Fläschchen, eins davon. Und zwar von der Marke Black Bottle, was wohl ein irischer Whisky ist, der hoch angesehen ist oder was weiß ich. So, wobei halt die kleinen Fläschchen auch noch ein bisschen anders schmecken als die großen. Und ich glaube, wir haben versucht einen Film zu gucken und währenddessen hatte ich halt so ein kleines Gläschen mit Whisky und nippte den ganzen Abend daran irgendwie rum. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat. Aber nachts bin ich, glaube ich, um 5 wach geworden und konnte ich eigentlich nicht mehr wirklich pennen. Und dann war irgendwie so der 31. fing schon schlecht an und wurde nicht besser. Und da fühlte ich mich doch ziemlich relativ krank. Da wir aber eigentlich nicht rausgegangen sind, dachte ich von wegen, naja, heute krank bist oder nicht, macht ja irgendwie auch keinen großartigen Unterschied. Aber die Königin hätte es doch ein bisschen kitschiger haben wollen, weil auch der 12 Uhr Gongschlag war für mich jetzt kein Highlight. War einfach nur, ja, Prost, ne? Und ja, so war Silvester ein relativ normaler Tag, an dem unser Eins krank gewesen ist. Und einen Tag später ging es dann schon wieder, weil unser Eins regeneriert sich ja sowas von schnell. Unglaublich. Ja. So, hier ist schon wieder Knut. Hier liegt ein Weihnachtsbaum auf dem Bürgersteig. Auf der Ecke zu unserer Wohnung, wo ich gleich ankommen werde. Und das passt ja. Jetzt bin ich eigentlich mit den Geschichten durch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.